boss. Total dreckig. Nimm das bitte auf. Götz sauber. Los, komm her, wir machen ein Interview. Nein, weg. Was sagst du über die Partei NPD? Ganz sauber. Ganz sauber, genau. Bis auf die Parteiführung und... Da ist die Parteiführung ist, ganz sauber. Martin, was ist denn über die FVP? FVP war die beste Partei, die es jemals gegeben hat. Meinst du? Ja. Die war auch beste. Ja, klar. Ja, gut. Nur. Also ich fand NSDAP besser. Ja, ich auch. Na ja, gut. Das ist anders. Entlarvt. Das so, du kennst doch die Geschichte nicht. Die hat sich damit zu einem NSDAP abgespalten. Da weißt du. Naja, aus dem Weihnachtszeit in der Zeit. Ich weiß nur, das war auf Bühnen und sowas. Da trägst doch keinen Spaß mehr zu nehmen, wenn ich am 8. Mai, ihr uneigene deutsche Mutter, an ihren Taten ist sie ungemessen. Ihr uneigene deutsche Mutter, zum Feind vergewaltigt, ermordet und vergessen. Ermordet und vergessen.